Heute haben wir den 10. April 2024. Herzlich willkommen alle, die sich eingeschaltet haben. Und wir machen heute mal eine Spekulationsrunde. Wir nehmen mal wieder das Occamsche Messer als forensisches, aber man muss auch zugeben, teilweise spekulatives Werkzeug zur Hand und schauen uns damit größere Zusammenhänge an. Einfach mal, um zu gucken, wie diese ganzen Verkettungen von Dingen, die uns jetzt die letzten Jahre betroffen haben, zusammenhängen. Es geht jetzt nicht um einzelne Brücken, die gesprengt wurden, um einzelne kleine Erdbeben oder was weiß ich, sondern es geht wirklich um größere Zusammenhänge. Und ich fange einfach mal damit an, dass ich sage, wie ich schon oft gesagt habe, das eigentliche Ziel dieses Diskurses bzw. Kampfes oder Krieges ist, welcher Gott herrscht wo und von wo und worüber. Und hier gibt es zwei Kontrahenten. Das eine ist der natürliche Besitzer dieser Erde, das ist der, der sie gemacht hat. Das ist Gott. Und dieser Gott hat es den Menschen gegeben und die haben sich reinlegen lassen und haben es an Satan und seine Kohorten weitergegeben. Und deswegen ist dieser Satan jetzt so eine Art, ja, die Bibel nennt ihn Herr der Lüfte, er ist so eine Art, ja, Zwischengott oder, also er ist nicht der oberste Gott, das weiß er aber auch, und er weiß ganz genau, dass er da immer Zustimmungen einholen muss. Zustimmungen von unten, also von uns, die er reingelegt hat und die sich ihm unterworfen haben. Und von oben auch. Aber er möchte gerne diese Welt beherrschen. Und zwar globalistisch von einem Punkt aus. Und seine Hauptstadt oder die Wahl seiner Hauptstadt fällt auf Jerusalem in Palästina oder in das, was wir heute Israel nennen. Und diese Stadt, die macht ihn so an, könnte man mal sagen, ja, flapsig. Weil das der Landstrich und die Stadt ist, die Gott für sich als Eigentum übrig behalten hat von der Erde. Er hat die ganze Erde den Menschen gegeben, die haben sich das wegluchsen lassen. Aber dieses Stück Land mit dieser Stadt, die hat er nicht weggegeben. Und deswegen ist das genau der Punkt, an dem Satan ansetzen will. Das ist das Ziel seiner obersten Begierde, dort, wo eigentlich gar nichts geht für ihn, genau dort seine Herrschaft zu errichten. Und dieser Krieg, der da zwischen zwei sehr ungleichen Kontrahenten stattfindet, wie gesagt, der allmächtige Gott und eines seiner Geschöpfe, der sich überhoben hat und der viel zu schwach ist, dass er diesen Krieg gewinnen kann, das hat er inzwischen auch begriffen und ist ziemlich wütend darüber. Aber das hilft ihm nichts, aber uns auch nichts, ja, zunächst mal. Denn wir müssen begreifen, was unsere Stärke ist. In diesem Krieg geht es, und so hat Gott, der Stärkere, der Oberste, das auch gesetzt, es geht eigentlich um einen Kampf zwischen zwei Nachkommenschaften, nämlich die Nachkommenschaft der Frau Eva, der ersten Frau dieser Welt, die Kinder geboren hat und dadurch Nachkommen geboren hat, und den Nachkommen des Nahash, den wir als die Schlange von Eden kennen. Und das sind diese hybridalen Wesen, die dann auf diese Welt gebracht wurden durch Interaktion von gefallenen Engeln mit menschlichen Frauen. Wer darüber mehr wissen will, sei hingewiesen auf das Buch Henoch. Das gehört zwar nicht oder nicht mehr, ich weiß nicht, ob es in älteren Zeiten schon mal dazugehört hat, aber es könnte gut sein, zum biblischen Kanon momentan, aber es wird in der Bibel mehrfach zitiert und mehrfach erwähnt. Und diese Erwähnungen tauchen auf eine Art und Weise, die uns zumindest vermuten lassen muss, dass dieses Buch Henoch und sein Inhalt zur Zeit Jesu so eine Art Gemeinwissen waren oder Allgemeinbildung waren. Das heißt, wenn wir sagen, dieser Krieg ist ein Krieg der Nachkommenschaften, dann geht es natürlich zunächst mal darum, wer schwächt wen und welche Nachkommenschaft ist die stärkere. Und deswegen hat Satan immer dafür gesorgt, dass die Seinen, also seine Nachkommenschaften, in den führenden Schlüsselpositionen dieser Welt sitzen. Das darf uns deswegen auch nicht so verwundern, dass da immer die großen CEOs und die großen Banker und die großen Entscheider und die Politiker und die Könige und Kaiser und was nicht, ziemlich häufig einfach nur in diese Elite reingehören und auch dort genetisch verankert sind, geburtsmäßig nach Stammbaum verankert sind und da so ein Riesenprimbamborium drum getrieben wird. Aber zum anderen dürfen wir auch nicht uns wundern, dass Satan versucht, die Gegenseite zu schwächen. Und das geschieht zumindest mal ganz auffällig in unserer Zeit durch diese genetischen Experimente, die da gemacht werden oder wurden jetzt in unserer Zeit. Ja? Wenn ich die Gegenseite genetisch vernichte und gar nicht mehr menschlichen Ursprungs sein lasse, dann wird es nicht mehr dazu kommen, dass da Gott helfend eingreift. Und das ist ja die große Gefahr, dass Gott eingreift. Ja, und das macht man also zum einen schon mal durch diese Kirchen mit dem Klerus. Wenn der Klerus so eine Art Isolationsdecke ist zwischen den Menschen, die die Kirche als Laien betrachtet, und diesem allmächtigen Gott, dann sind die Menschen nicht mehr in der Lage, mit Gott selbst Kontakt aufzunehmen und ihn selbst direkt um Hilfe zu bitten, um Anleitung zu bitten und um Eingreifen in diese Kämpfe zu bitten, weil sie landen immer bei dem Klerus und hoffen, dass der dann ihre Bitten nach oben weitergibt, aber der tut das einfach nicht und führt sie natürlich auch in die Irre. Er lehrt ihnen die Bibel falsch und er behauptet Dinge, die einfach da gar nicht drinstehen. Und macht auch Dinge hinzu, wie zum Beispiel sowas wie die Beichte, der Zölibat, die Fastengebote und viele Dinge. Das hat mit der Bibel gar nichts zu tun. Im Gegenteil, der Papst ist verboten, der Zölibat ist als teuflische Lehre gebrandmarkt, Fastengebote auch. Also die machen eigentlich ziemlich viel satanisches Zeug. Und in unserer Zeit kommt dann ja nun auch noch hervor, dass da sehr viel sexuelle Abnormität in diesen Reihen des Klerus stattfindet. Und das zeigt ja, wes Geistes Kinder diese Leute zumindest größtenteils sind. Das heißt, da hat man schon sehr früh angefangen, das ist ja schon Jahrtausende alt, Religionen zu gründen, Priesterschaften zu gründen, klerikale Strukturen zu gründen, ganze Gebotsketten und Anweisungen zu erfinden, um die Menschen von diesem wirklichen Gott fernzuhalten und zu beschäftigen. Ja, ich habe ja neulich mal gesagt, da gibt es viele Religionen, da muss man viel tun. Und dann gibt es noch zwei andere Religionen, da muss man was sein, nämlich ein Kind Gottes sein. Und dann muss man auch nichts mehr tun, sondern das geht dann mehr oder weniger in einem Wechselwirkungsprozess zwischen Gott und den Menschen ziemlich automatisch, weil Gott den Menschen aufmerksam macht auf bestimmte Dinge und dann wird es wie zwischen Eltern und Kindern ein ganz natürliches Geschehen. Und dann ist nichts mehr mit Paragraph 1 und 2 und 3 und du musst das und dies und drittes. Und dann gibt es noch diese Religion, die außer Kraft gesetzt wurde, weil die das, was sie eigentlich tun müssten, nicht mehr tun können. Und das liegt einfach an dem Nichtvorhandensein des Tempels in Jerusalem. Das heißt, 80% der mosaischen Gebote im Gesetz des Mose können nicht mehr eingehalten werden, weil der Tempel fehlt und der die Voraussetzung dafür ist. Und deswegen auch die Bestrebung, wieder in Jerusalem einen Tempel zu kriegen. Jetzt haben die Juden aber nicht nur das Problem, dass sie ihre Religion immer ausüben können, sondern sie haben auch das Problem, wie kriegen wir denn jemals wieder einen Tempel hin? Und da haben wir jetzt in der letzten Zeit ziemlich viel gehört über eine rote Kuh. Das ist ja so, dass der Tempeldienst ein kontinuierlicher Dienst ist, in dem täglich Opfer gebracht werden für die Reinhaltung, im Hinblick auf Sünde, die Reinhaltung des Volkes Israel. Und wenn diese Kette abreißt, also nicht täglich, morgens und abends das Opfer gebracht wird, dann ist diese Reinhaltung unterbrochen. Und dann kann man sagen, dann verschmutzt das Volk, ja. Das ist dann unrein. Und wenn man jetzt irgendwann nach vielen tausend Jahren wieder anfangen will mit einem Tempelbetrieb, dann ist diese rote Kuh die notwendige Voraussetzung, um überhaupt die Reinheit zu schaffen, um Handwerker zu haben, die rein genug sind, den Tempel zu bauen und um Leute zu haben, die rein genug sind, um dann da in den Tempeldienst einzutreten und die Handlungen in diesem Tempel vollziehen zu können. Und vor allem die Priesterschaft, die muss ja auch geweiht werden und gereinigt werden. Sonst dürfen die gar nicht in den Tempel rein. Und um diese Reinheit herzustellen, geht es bei der roten Kuh. Nachlesen könnt ihr das im 4. Buch Mose, also Buch Numeri, im Kapitel 19. Und ihr könnt schon an den Ausführungen, die dort gelistet sind, feststellen, dass das mit der roten jungen Kuh eine Voraussetzung ist, die nicht sehr häufig auftritt. Das ist also ein sehr seltenes Phänomen. Und dann darf diese rote Kuh nicht mehr als eine bestimmte Anzahl eben nicht roter Haare haben. Und das liegt im kleinen einstelligen Bereich. Deswegen hat man versucht, diese rote Kuh zu züchten. Und das ist nicht gelungen. Und dann hat man es mit genetischen Methoden versucht. Und da scheint es jetzt in Texas gelungen zu sein. Wie wirksam das ist, das sei mal dahingestellt. Denn Texas ist kein koscheres Land. Und diese Kühe sind auch nicht unter koscheren Bedingungen erzeugt worden. Und sie sind noch nicht einmal von einem jüdischen Menschen, von einem israelischen Menschen erzeugt worden. Und auch nicht auf israelischem Boden, sondern sie wurden von irgendeinem texanischen christlichen Farmer gemacht und geklont oder genetisch erzeugt, wie auch immer, und dann nach Israel verfrachtet. Ob das jetzt wirklich gültig ist, ist noch eine Frage. Aber die sollen die klären, das wollen wir hier nicht erörtern. Aber wichtig für uns zu wissen ist, das ist eine ganz, ganz seltene Sache. Die haben also in vielen Jahrtausenden erst jetzt, das soll die 10. rote Kuh sein, die es da gibt. In 3 Jahrtausenden. So, und wo jetzt die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen für uns begreiflicher werden, ist, wenn man versteht, dass dieser Angriff der Hamas vom 7. Oktober 23 auf Israel damit begründet wird, dass die diese roten Kühe da nach Israel gebracht und eingeführt haben. Na klar, Hamas behauptet ja, sie vertreten die Palästinenser. Und die Palästinenser wollen natürlich nicht, dass auf dem Tempelberg, da wo die El-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen, also zwei islamische Gebäude und Heiligtümer, dass da irgendwann ein Tempel steht. Und das würde ja bedeuten, dass diese beiden anderen Gebäude da weg müssen, insbesondere der Felsendom, der nämlich genau dort steht, wo die jüdische Tradition behauptet, sei früher vom Tempel das Allerheiligste gewesen und das muss natürlich wieder genau dahin. Da gibt's auch Vorschriften, die könnt ihr auch in der Bibel finden. Und deswegen muss der Tempel wirklich punktgenau dort stehen, wo er mal stand und nicht um etliche Meter zur Seite gerückt, sondern genau dort, wo der Felsendom ist. Aber dieser Tempel hat dann auch innere Bezirke und äußere Bezirke und die erstrecken sich eben über das ganze Plateau dieses Tempelbergs und dann müsste auch diese El-Aqsa-Moschee weg, obwohl die relativ am Rand steht. Naja, und jetzt können wir verstehen, warum die da Israel angegriffen haben, weil sie nicht wollen, dass diese roten Kühe da irgendwann benutzt werden, um Menschen geistlich oder traditionell da nach diesen Riten zu reinigen und diese rituellen Reinigungen dann dazu führen, dass der Tempel gebaut werden kann und in Betrieb genommen werden kann. Jetzt haben wir aber gesehen, die haben ja da am 7. Oktober irgendwelche Zäune durchbrochen, haben das Ganze auch noch gefilmt und dann hat es 8 Stunden gedauert, bis irgendwann die Armee Israels begriffen hat oder die Sicherheitsbehörden begriffen haben, dass da ein Einmarsch stattgefunden hat und dass die da wahllos Leute abknallen und gefangen nehmen und wegführen. Und das waren also, wie gesagt, ein Drittel eines gesamten Tages hat es gedauert, bis die überhaupt einmal angefangen haben, sich zu wehren. Und das hat natürlich viele misstrauisch gemacht und die haben dann gesagt, ja, Moment, das kann ja eigentlich nicht sein, das ist ja die bestbewachte Grenze überhaupt. Und dann in diesem Zusammenhang sind dann aber auch Luftaufnahmen und Satellitenaufnahmen der Durchbruchsstelle gezeigt worden, dass Israel hat versucht, sich zu rechtfertigen. Ja, da sieht man her, da ist ja das Loch. Und haben Satellitenaufnahmen gezeigt. Und jetzt hat jemand, den ich kenne, der ein ziemlich genauer Forscher ist, da, das muss ich sagen, da habe ich viel Achtung. Der hat mal geguckt, wo ist denn diese Satellitenaufnahme? Der ist also über Google Earth dann den ganzen Zaun und die ganze Grenze zwischen Gaza und Israel entlang und hat nach der Stelle gesucht, wo diese Satellitenaufnahmen da zeigen. und sie hat sie nicht gefunden. Und dann ist er auf die Idee gekommen, mal innerhalb des Gazastreifens, also an Stellen, wo gar keine Grenze ist, zu gucken, ob es dort vielleicht sowas gibt. Und siehe da, er hat herausgefunden, dass der Grenzdurchbruch gar nicht an der echten Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen stattgefunden hat, sondern an einer nachgestellten Grenze, die man im Gazastreifen zu Filmaufnahmenzwecken gebaut hat, um dort dann filmgerecht die Sache aufnehmen zu können und damit protzen zu können. Und ja, aber jetzt, wie ist das dann? Ja, jetzt hat Israel plötzlich diese Aufnahmen und die haben auch Satellitenaufnahmen davon. Das heißt, die müssen gewusst haben, dass dieser Grenzdurchbruch gar nicht an der Grenze, sondern an der Fake-Grenze innerhalb des Gazastreifens stattgefunden hat. Und jetzt bedeutet das doch, dass diese angeblichen Antipoden Hamas und Israel oder Hamas und die israelischen Geheimdienste und Militär, dass die irgendwie da miteinander im Bund stehen. Ja gut, das hat man inzwischen ja auch schon gehört. Hamas ist eine Ausgründung von Mossad. Das heißt, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Uns wird vorgemacht, das sind ganz schwere Feinde und die kämpfen schon immer und ewig in 3 Tage gegeneinander. Aber in Wirklichkeit ist das nur das Oben und Unten derselben Münze. Aber jetzt nehmen wir mal dieses Ockhamsche Messer in die Hand und sagen, okay, jetzt schneiden wir mal da ganz tief durch diesen Kuchen durch und gucken, was ist eigentlich der einfachste, denkt dran, Ockhamsches Messer, immer das einfachste, die einfachste Lösung für so ein problematisches Phänomen ist dann mit größter Wahrscheinlichkeit die richtige. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie kriegen wir das alles zusammen? Das ist ja wahllos, irgendwie merkwürdig, vermischt und überhaupt nicht mehr auflösbar. Doch, es geht ganz einfach. Wenn wir jetzt mal unterstellen, Hamas und Israel, also zumindest die Elite in Israel, die ziehen am selben Strang, die wollen das Gleiche. Und deswegen hat es auch lange gedauert, bis die Sicherheitsbehörden in Israel auf diesen angeblichen Durchbruch von Hamas nach Israel überhaupt reagiert haben. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt festgestellt, der Durchbruch war eigentlich gar nicht da, sondern die waren schon in Israel drin, da ist nirgendwo der Zaun durchgebrochen worden, sondern die Aufnahmen und die filmischen Darstellungen dieses Aktes sind quasi in einem Freilichtstudio in Gaza selbst gedreht worden und gar nicht am echten Zaun. Und dann gibt es diesen Krieg und in diesem Krieg wird uns vieles an Bildmaterial vorgespielt und so weiter und man sieht Kontrahenten und Bomben und was nicht. Jetzt dieser Tage höre ich, dass die Hilfslieferungen, die von Israel da reingelassen worden sind, um die palästinensische Bevölkerung zu ernähren, dann von der Hamas weggenommen wird und die Leute aus Gaza, das heißt die Zivilisten aus Gaza, mit Schusswaffen von ihren eigenen Leuten, also das heißt von der Hamas, daran gehindert werden, an die Lebensmittel zu kommen, die Israel ihnen da reinlässt. Und auch davon gibt es Bildmaterial, also das ist gar nicht so umstritten. Gleichzeitig ist mir immer aufgefallen, dass nach einer gewissen Ablaufzeit jetzt plötzlich der ganze tiefe Staat weltweit anfängt zu schreien, wir brauchen einen Waffenstillstand. Ja, was läuft da? Wir kriegen das alles nur dann unter einen Hut, wenn wir sagen, Israel und Hamas, und zwar die israelische Elite und Hamas, also die palästinensische Elite, die sind ein gemeinsames Ding. Und die jeweiligen Bevölkerungen, also die israelische Bevölkerung und auch die palästinensische Bevölkerung, die sind das entbehrliche Kanonenfutter. Die sind das Kollateral. Das kann man beschädigen. Und jetzt wird ein Schuh draus, wenn man sagt, okay, die Israelis oder die israelische Elite will die Hamas dazu triggern, mit der roten Kuh jetzt dann Streit vom Zaun zu brechen und einen Krieg auszulösen. Dieser Krieg wird zumindest dem Anschein nach so hoch gespielt, dass jetzt die umliegenden Länder, die ja alle muslimisch sind, irgendwann gar nicht mehr anders können, als ihren Bevölkerungen zu demonstrieren, wir tun jetzt was, irgendwo ist eine Grenze, wir müssen jetzt was unternehmen. Und dann gibt's da eine größere Konflagration mit Raketen, und upsi-dutsi, ei padauz, wird dabei der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee getroffen. Wie genau das geht, das haben wir ja gesehen bei 9-11. nicht existierende Flugzeuge zerstören drei Türme. Ja, zwei nicht existierende Flugzeuge treffen drei Türme. Wir haben das jetzt auch bei der Francis Scott Key Brücke gesehen. Ja, ein Schiff padauts, streift einen Brückenpfeiler und das Ding bricht wie auf bei einer Märklin-Eisenbahn die ganze Geschichte zusammen. Plups, fallera. Das heißt, wir Menschen sind schon so konditioniert durch, ja, 9-11 ist ja jetzt immerhin schon eine ganze Weile her. Und immer noch denken Leute, da sind zwei Türme umgefallen, weil zwei Flieger da rein sind. Ja? Dabei waren es drei Türme und kein Flieger. Und so wurde das auch gemacht mit dem Felsendom und der El-Aqsa-Moschee. Und das ist ja die Voraussetzung für den Platz, an dem Satan nachher regieren soll. Das heißt, hier ist der Endspurt, ja, der Endspurt der Globalisten. Der Endspurt, die haben jetzt überall Verluste einstecken müssen und jetzt versuchen sie wenigstens in dem Kernbereich, da wo Satan seine Herrschaft einst aufrichten soll, nämlich in diesem Tempel in Jerusalem, da versuchen sie jetzt noch Punkte zu machen, in der Hoffnung, dass diese Seite von Satan dann doch ihnen noch hilft und zur Seite springt und sie belohnt dafür, dass sie das machen. Ja, das ist also ein verzweifelter Versuch jetzt, quasi auf den letzten Drücker doch noch zu dieser Herrschaft Satans in Jerusalem zu kommen, weil sie denken, dann, ja dann, ne, dann wird's gehen. Aber funktionieren kann das ja nur, weil wir, das heißt die große Menge an echten Menschen auf dieser Erde, gar nicht begreifen, was da wirklich passiert. Und deswegen haben die schon vor langer, langer, langer Zeit angefangen, die Menschheit regelrecht in eine Verdummungserziehung oder in ein Verdummungsprogramm zu bringen. Und das habe ich vorhin schon angedeutet. Der Klerus ist das auf der spirituellen, auf der geistlichen, auf der religiösen Seite. Aber auch unser Schulsystem und unsere bis hin zur Unterhaltungsindustrie, also nicht nur das Schulsystem, sondern alles dazwischen bis zu unserer Unterhaltungsindustrie, handeln eigentlich alles ab, was man braucht, um eine Bevölkerung dumm zu kriegen. Also in der Schule, da wird nicht Denken gelehrt, sondern da wird auswendig gelernt. Das heißt, da werden bestimmte Denkabläufe so lange immer und immer und immer wieder gemacht, bis sie im Kleinhirn als Reflex abgespeichert sind. Das nennt man dann das schnelle Denken, das ist aber gar nicht das schnelle Denken, sondern nur das vermeintlich schnelle Denken. Also das ist das schnelle Denken nach Kahnemann. Ja, Kahnemann hat ja ein Buch geschrieben, das schnelle und das langsame Denken. Und er meint also, dieses reflexartige Handeln sei aus dem schnellen Denken erfolgend. Aber es ist es nicht. Das ist ein Kind, das lernt zum Beispiel die Treppe gehen, am Anfang muss es Schritt für Schritt konzentriert arbeiten. Und irgendwann wird es zum Automatismus im Kleinhirn. Und das Kleinhirn hat dann auch noch den Vorteil, es ist direkt am Rückenmark angebaut und die Benachrichtigungswege sind kurz, das heißt, die Reflexe können schnell ablaufen und hinterher springen dann junge Leute, also Kinder, heranwachsende Jugendliche und junge Männer und Frauen, die springen dann oft 3-4 Stufen, nehmen die Treppe runter und mehrere Stufen nehmen auch hoch. Die denken dann immer, das geht dann ganz automatisch. Und das geht auch in dem Sportgeschehen so weit, dass zum Beispiel so ein Fußballer, so ein ganz berühmter, der macht den ganzen Tag nichts anderes als zu trainieren und zwar extreme Situationen, Ausnahmesituationen und wie kann ich da den Ball immer noch ins Tor kriegen. Ja, der übt also nichts anderes als Reflexe, sodass er dann über Kopf quasi mit einem Fallrückzieher das Ding trotzdem noch ins Tor kriegt. Also wer macht einen Fallrückzieher im täglichen Leben? Das macht keiner. Das muss man trainieren. Und dafür werden die dann so gehypt und zu Göttern erklärt und kriegen wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Ruhm. Aber sie haben im Grunde genommen lediglich Reflexe geübt und einstudiert bis zum Abkotzen. Sonst nichts. Natürlich braucht man dann auch eine bestimmte Begabung. Das heißt, die Koordination der Bewegungsabläufe im Körper, das muss schon eine gewisse Begabung sein. Aber die hat nichts mit Intellekt zu tun und die hat auch nichts mit wirklichem Denken zu tun und die hat auch nichts mit wirklichem Erfindergeist zu tun, sondern das ist einfach ein studierter Reflex. Und das ist etwas, was die Tiere auszeichnet. Ja, die Tierwelt hat unheimlich viele Reflexe, die können unheimlich schnell sein, unheimlich schnell reagieren und sie machen das alles reflexhaft. Nicht durchdenken. Das zeichnet den Menschen aus. Und man sieht, wie schon hier die Bemühung in die Richtung läuft, den Menschen ja, zum Tier zu degradieren. Und das wird ja auch von einer ganz anderen Seite so gemacht. Wir lernen ja in der Schule, dass wir durch Evolution aus der Tierwelt entstanden sind und eigentlich nichts anderes sind als höher entwickelte Tiere. Das ist Quatsch. Das ist völliger Käse. Und das könnt ihr schon sehen, daran, wenn ihr mal schaut, wie menschliche Traditionen so ablaufen. Bei den Menschen hat es mehr Generationen in einem Haus. Ist bei den Tieren nicht so. Ja, die Tiere, die machen ein Nest oder eine Höhle oder irgendwas und dann kriegen sie Eier oder Junge und dann werden die rangepäppelt und im nächsten Jahr sind die weg und im nächsten Jahr treffen die Eltern sich nicht mehr mit den Kindern, sondern da werden einfach neue Eier gelegt und neue Junge gezeugt und das geht weiter. Aber ein 3- oder 4-Generationen-Haus haben die nie. Nie. Einfach deswegen, weil die Erfahrungs- also höchstens Rudeltiere, da kann es schon passieren, dass da mal ein paar Eltern dabei sind. Aber das ist wegen des Rudels und nicht wegen einer Familie. Bei uns Menschen ist es so, dass in der Familie das gepflegt wird. Aber das wäre jetzt nicht so der große auffällige Unterschied. Da ist ein Herr Dr. Nehls mal reingegangen und hat sich angeguckt, was geht da im Gehirn eigentlich ab? Wie speichert unser Gehirn Daten ab? Und hat festgestellt, dass im Gehirn zwei Regionen sind, die man Hippocampus nennt, weil sie wie ein Seepferdchen geformt sind und aussehen. Und dort wird eigentlich die Erinnerung, die Langzeiterinnerung und die Kausalität und das Zeitgefüge abgespeichert. Und der Hippocampus oder die Hippocampen, die sind relativ kleine Gehirnregionen und die können nicht endlos viel abspeichern. Und deswegen sind diejenigen, in denen immer neue Neuronen generiert werden können. Das heißt, die sind die einzigen Gehirnregionen, in denen Neurogenese stattfindet. Und wenn ich das unterdrücke, dann nehme ich einem Menschen die Erinnerung, dann kann der nur eine bestimmte Menge an Erinnerungen haben und dann fängt er an, die alten zu überschreiben mit den neuen, die er jetzt braucht fürs tägliche Geschäft. Auch zeigt dieser Dr. Nehls, dass sich all diese ganzen Demenzerscheinungen wie Alzheimer zu immer früheren Zeiten im Leben eines Menschen dann ergeben, genau durch diese Geschichte. Also auch Demenzen werden so erzeugt. Und auch Demenzen wirken ja Traditionen entgegen, weil keine Alten mehr da sind, die sich an auch traditionelle Dinge erinnern können. Und dann kann ich ihm im Grunde genommen seine Tradition, seine Vergangenheit, seine Herkunft, Abstammung und Kultur wegnehmen. Und das ist ja auch das, was man in diesem Cancel Culture sieht. Und wie mache ich das? Ja, das geht über einen mehrgleisigen Weg. Zum einen mache ich das über die Schule, ja, indem ich das uninteressant mache. Und vor allem emotional schwierig. Der Mensch lernt nämlich dann, wenn er Freude hat und insbesondere wenn er irgendwas entdeckt und daran dann Freude hat oder etwas Abenteuerliches macht und dabei Entdeckungen macht. Deswegen sind Abenteuerfilme so begehrt gewesen früher mal. Heute findet man die ja kaum noch. Aber durch diese Freude werden diese neuronalen genetischen Prozesse da angeleiert im Hippocampus und dann ist das viel tiefer in der Erinnerung verankert, als wenn das mit leidvollem Wiederkäuen und Wiederkäuen und Wiederkäuen irgendwo im Kleinhirn abgelagert wird, im Reflexbereich. Naja, und was kann also diese Neurogenese im Hippocampus behindern? Und da wird's jetzt interessant. Ganz besonders, wie gesagt, negative Gefühle wie zum Beispiel Angst. Ja, und der Angstporno, der uns jetzt seit Jahren begleitet, eigentlich schon seit Jahrzehnten, aber in der C-Krise ist das ja ganz exponentiell angestiegen, Und also zumindest seit der Zeit uns ganz auffällig stark begleitet, der ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass diese Neurogenese in den Hippocampen nicht mehr stattfindet. Und dann kann der Mensch auch nicht mehr querdenken. Und dann muss man nur noch die Querdenker verunglimpfen und denen dann auch negative Gefühle machen bei dem, was sie tun. Und denen, die das gar nicht mehr tun können, sagt man, ihr seid die Besseren und die Stärkeren und die Mehrheit, ja, bringt die in so eine Art Gruppenzwang rein. Und das ist dann auch das, was reflexartig immer passiert. Wenn ein Mensch gar nicht mehr zum Denken in der Lage ist und er gerät in Not, dann ist der naheliegendste Reflex, der Masse hinterher zu laufen. Deswegen diese ganzen, also man nennt das bei den Tieren Stampede, das sind, wenn die Büffel alle anfangen zu rennen und dann rennen die alle in eine Richtung und drehen sich gegenseitig dabei auch tot. Ja, und bei den Menschen hat man das ja auch schon gesehen, dass wenn es da zum Beispiel irgendwo da Feuer ausbricht, dann wollen die alle zum Ausgang und dann drehen sich ja auch gegenseitig tot. Da wird nicht mehr gedacht. Das Denken ist dann abgeschaltet. Naja, und dieser Herr Dr. Niels, der hat einen wunderschönen Vortrag gehalten, der ist auch bei Auf 1 aufgezeichnet worden und ist im Internet bei YouTube abrufbar. Und der Titel heißt, das indoktrinierte Gehirn stürzt die Welt in einen Zombie-Modus. Also wer da mal danach sucht, das ist 1 Stunde und 12 Minuten lang und ist sehr interessant, sehr bebildert und genau erklärt. Also wer sich da die Details angucken möchte, der wird erstaunt sein, was unsere Oberen da alles sich haben einfallen lassen. Und Herr Dr. Niels sagt, das, was uns da die ganze Zeit begleitet, diese ständig sich ändernden Maßnahmen, ja, viele haben das für Dummheit gehalten und gesagt, ja, die haben am Anfang nicht gewusst, wir haben erstmal ein Virus erwartet und das hat dann aber nicht richtig funktioniert, weil das Virus scheinbar ausgetauscht war und nein, da, die haben gar kein Virus erwartet, sondern diese ganzen Veränderungen und immer was Neues und heute diese, morgen das, und in kurzer Folge ständig die Regeln ändern und die Freiheitsgesetze und das alles abschaffen und Redefreiheit und das unterdrücken. Das war das eine, was das Denken einschränkt und Angst macht. Das andere war dann, dass man genau die Dinge untersagt hat, die auch biologisch helfen würden. Nämlich sportliche Aktivität, raus in die Sonne. Ja, da war plötzlich dann Lockdown, da durfte man nicht raus. Man durfte nicht mehr ins Fitnessstudio, man durfte nicht mehr ins Schwimmbad, insbesondere dort ist ja noch zusätzlich zur Bewegung, die dem Körper gut täte, dann auch noch das Chlordioxid im Wasser, das desinfiziert ja und da wäre ja gar keine Pandemie mehr möglich, wenn die alle ins Schwimmbad rennen. Und sogar dann, als das mit den Impfungen anfing, hat man das sogenannte Aspirieren untersagt. Das ist, wenn man intramuskulär spritzt, und nicht möchte, dass das Gespritzte in die Blutbahn geht, muss der Arzt sicherstellen, dass wenn er in den Muskel sticht, erstmal kein Blutgefäß trifft. Und diesen Testvorgang, den nennt man Aspiration oder Aspirieren. Und den hat man untersagt. Das heißt, die haben einfach die Spritze reingesteckt und gut und gedrückt, bis es fort war, bis es drin war. Und durch dieses fehlende Aspirieren hat man dann in sehr vielen Fällen kleine Äderchen getroffen oder auch größere und das einfach voll in die Blutbahn gespritzt. Und deswegen sind auch die Schädigungen so unterschiedlich und so unterschiedlich schnell. Denn ein junger Mensch, der gut trainiert ist, der hat in seinen Muskeln sehr viele versorgende Äderchen und Adern, sind gut durchblutet, die Muskeln. Und jemand ganz Altes, bei dem die Muskeln schon weitgehend wegatrophiert sind, der hat dann nur noch Bindegewebe oder Fett. Und das ist nicht so durchblutet. Und deswegen, wenn ich ohne Aspiration jetzt eine Spritze reinhaue, dann ist bei einem jungen Menschen die Chance, dass der die in die Blutbahn kriegt, viel, viel, viel, viel höher als bei jemand Älterem. Und deswegen sieht man auch so viele junge und vor allem gut trainierte Leute, die dann umfallen und plötzlich am Herzkasper sterben. Ja? Und die Älteren, die machen es länger. Einfach deswegen, weil bei denen der Stoffwechsel ohnehin schon langsamer läuft und vor allem die Einspritzstellen weniger gut durchblutet sind. Dann hat man natürlich auch noch die Chargen unterschiedlich stark kontaminiert mit den Giftstoffen, die da drin sind. Und damit natürlich auch das Ganze zeitlich entzerrt und jetzt läuft das los. Der eine stirbt früher und der andere später. Aber das Wichtige an dem Vortrag von Dr. Nehls ist, dass er festgestellt hat, dass diese ganzen Impfstoffe und auch das vorbereitende Geschehen, dass diese Impfstoffe überhaupt gewünscht waren, genau darauf abgestellt waren, uns in unserem Denkvermögen und im Hippocampus zu stören. Und das läuft durch diese Spikes. Man hätte ja irgendeinen anderen Bestandteil von diesem Virus, wenn es den überhaupt gibt, nehmen können und die Zellen zur Produktion anderer Bestandteile dieses Virus animieren können durch mRNA. Und dann wäre das Immunsystem genauso angesprungen. Nur diese Spikes sind genau jene Teile des Virus oder dessen äußerer Hülle, die auch noch obendrein giftig sind für den Hippocampus und dort die Neurogenese unterdrücken. Also diese Indexneuronen, die anzeigen, wo im Gehirn oder wo im morphogenetischen Feld irgendwas abgelagert ist und damit den nachträglichen Zugriff auf diese Informationen wieder zulassen, diese Indexneuronen, die können dann nicht gebildet werden. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Spikes da kommen. So, der Herr Dr. Nehls ist nicht so weit gegangen zu bezweifeln, ob es Viren gibt oder nicht. Ja, das tun andere. Jetzt gehen wir mal diesen Schritt auch noch spekulativ und sagen, was ist, wenn es gar keine Viren gibt, sondern das Giftpeptide sind, die aus Schlangen, Kröten, Schnecken oder anderen Giften wie Spinnengiften und so weiter erzeugt wurden, die über das Trinkwasser ausgerollt wurden. Mich hat zum Beispiel sehr gestört, dass man plötzlich gesagt hat, wir wollen die Anwesenheit von Corona durch Messungen am Abwasser feststellen. Jetzt ist das ja aber eine respiratorische Krankheit. Das ist ja eine Krankheit der Atemwege. Was hat das im Abwasser zu tun? Da kann ich es eigentlich bei respiratorischen Erkrankungen am wenigsten gut feststellen, weil die Ausscheidungen geschehen ja über das Abhusten von Sputum, über die Atemwege und nicht über Urin und den Darm. Und das hat mich dazu gebracht, zu vermuten, dass das Corona-Zeug schon über das Trinkwasser in den Menschen reingelangt. Und dann wäre das über die Wasserversorgung gemacht. Und dann ist es natürlich in jedem Abwasser auch, denn unsere Klospülung funktioniert ja mit demselben Wasser, das wir dann auch in der Küche benutzen zum Kaffee kochen, zum Gemüse waschen und wenn ich ein kaltes Glas Wasser trinke, dann auch zum Trinken. So, und jetzt zur Conclusio, also zur Schlussfolgerung dieses Podcasts. Wir kriegen da einen riesigen Zirkus von 1000 kleinen einzelnen Dingen gezeigt, die zunächst mal alle völlig zusammenhanglos erscheinen. Da ist irgendwo eine rote Kuh und da ist ein Angriff von der Hamas und da kommt ein Virus aus Wuhan über eine Fledermaus und der Klerus und die Schule und die Sportler. Nein, wir werden schon seit Jahrtausenden dahingehend konditioniert, unser Menschsein aufzugeben. Und jetzt schaut mal hin, welche Leute sind denn diejenigen, die während der C-Krise gesagt haben, ne, das mit der Spritze, das will ich nicht. Ja, das sind zunächst mal die, die spirituell gedacht haben und gesagt haben, nee, ich will meine Ebenbildlichkeit zu Gott nicht einbüßen. Aber auch von denjenigen, die vielleicht evolutionsgläubig sind oder sonst was, sind doch ein paar, die sagen, ja, das Menschsein ist doch mehr als Tier. Und das schmeißt man nicht weg. Und man macht nicht einfach, weil die Herde, wie die Tiere irgendeinem Guru oder irgendeiner Anordnung hinterherläuft, da einfach mit. Sondern schaltet das Gehirn ein. Dafür haben wir es. Und das sind vor allem die Leute, die in ihren Schultagen noch gelernt haben, quer zu denken. Zu meiner Zeit war das noch sehr wünschenswert. Heute ist das verboten und Nazi, Nazi, Nazi. Und jetzt wird ein Schuh draus. Ja? Die Dummheit kommt nicht durch die Handys, sondern weil der Mensch auf allen Gebieten, auch durch Ernährung, erzählt Dr. Nehls auch sehr schön, durch Enthaltsamkeit auf aquatischen Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel oder Enthaltsamkeit bei Vitamin D3, da wird auch der Hippocampus hauptsächlich gestört. Es geht immer wieder auf den Hippocampus. Und der Hippocampus ist tatsächlich das Organ, mit dem wir Kontakt zu diesem morphogenetischen Feld und vor allem zu Gott aufnehmen. Und da gibt es welche, die haben einfach immer noch sich dieses Denken und dieses zu Gott auch hindenken und im extremeren Falle von mehr Religiosität eben auch zu diesem Gott hingehören wollen. Das sind genau die, die gesagt haben, nö, das ist nicht so, wie die Politik das sagt, sondern das ist anders und wir machen da nicht einfach mit, sondern wir gucken erstmal genau hin. Ja, und dann hat jeder so seinen Weg gehabt, wie er gemerkt hat oder woran er gemerkt hat, dass das keine echte Pandemie sein kann. Ja, also bei mir waren es die fehlenden Obdachlosen, die eben nicht gestorben sind, obwohl sie ja eigentlich als die vulnerabelste Gruppe hätten als allererste sterben müssen. Ja, und deswegen war auch die Überwindung der Angst genau das, was die Patrioten gewollt haben. Ja, die haben zwar zugelassen, dass Angst gemacht wird, aber dann mal für mal gezeigt, dass diese Angst unbegründet ist. Ja, der Impfzwang stand immer ganz knapp vor der Realisierung. Ja, im einen Land so und im anderen so und überall so ein bisschen anders, aber letztlich hat er nicht stattgefunden. Und das ist genau das, was sich durch die Bank wegzieht. Ja, es steht alles auf Krieg. Alle Zeichen stehen auf Krieg. Und auch da wird sich wieder zeigen, nö, der kommt nicht. Und das, was da in der Ukraine und in Israel stattfindet, das sind Aufräumaktionen, die man da laufen lässt. Und jetzt sieht man auch schon wieder den tiefen Staat, der schreit, wir brauchen einen Waffenstillstand für Gaza. Warum? Weil die israelische Führung, die hat da plötzlich sich verselbstständigt. Der Netanyahu, der will als der große Guru rauskommen, auch bei den Orthodoxen, mit dem Tempel. Und plötzlich ist da ein Bruch zwischen ihm und der Hamas. Was früher mal eins war, ist es nicht mehr. Und jetzt hat der tiefe Staat Angst um seine Infrastruktur unter Gaza. Was glaubt ihr, was da alles an UNO-Installationen drin sind? Und UNO ist nichts Gutes. Das dürft ihr mal ganz klar sagen. UNO ist ja globalistisch. Und für uns Deutsche und für die Japaner ist die UNO ja die Summe aller Länder, die uns feindselig gegenüberstehen. Ja, die Feindstaaten, Klausel. Die UNO hat ja nur eine einzige Berechtigung politisch, nämlich Japan und Deutschland niederzudrücken und niederzuhalten. Und die haben ihre Finger überall da im Nahen Osten und vor allem in Gaza. Das ist für sie der Brennpunkt. Was nicht weiter wundern darf, weil die wollen ja in diesem Gebiet mit Teile und Herrscher und in Jerusalem dann den Tempel für ihren Satan bauen. Das ist ja der zentrale Kernpunkt aller UNO-Begehrlichkeiten. Und die wollen natürlich nicht haben, dass die israelische Armee da alles ausräuchert und ihnen ihre ganze restliche kleine Infrastruktur noch kaputt macht. Der Russe macht das in der Ukraine und Netanyahu, weil er sich ja mit den Orthodoxen befreunden will und überleben will politisch, macht das jetzt da in Gaza. Also das sind die Zusammenhänge, die wir verstehen müssen. Sonst wird da kein Schuh draus. Sonst wird das Ganze nur immer ein verschwommenes irgendwie Konstrukt bleiben. So, jetzt muss das natürlich nicht stimmen, weil ich das sage. Himmels Willen, nein. Aber guckt's mal nach. Forscht mal nach. Und schaut mal, ob es stimmen könnte. Und das Ockhamsche Messer führt euch. Die einfachste Lösung ist meistens die richtige. Die komplizierten Lösungen sind ja immer von den Kriminellen gemacht, damit die Anständigen nicht verstehen, was da wirklich abgelaufen ist. Ja, der Kriminelle sagt ja vor Gericht immer, ja, Herr Richter, das war ganz anders. Und dann kommt eine riesige, komplizierte Geschichte. Nee, sagt der Richter am Ende, das war ganz einfach. Sie wollten die Knete und wollten erben und deswegen haben sie einen Opa totgeschlagen. Also zum Beispiel, ja. Und so ist das meistens. Kompliziert wird's immer nur zur Vertuschung, zur Kaschierung, zur Verdeckung. Und das Einfache ist immer die Wahrheit. Oder zumindest mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. So, das möchte ich jetzt mal, wir haben lange über die Zeit geplaudert jetzt heute da, mal dabei bewenden lassen. Vielleicht kommt noch mehr von der Sorte. Da gibt's noch andere Punkte, wo man das sehen kann und wo ein Riesenschuh draus wird, wenn man die kleinen Einzelteilchen sortiert und ein bisschen ungewöhnlich zusammensetzt, dann passt es plötzlich. Aber ihr habt ja jetzt schon mal einen Anfang gemacht. Guckt euch mal den Vortrag von Nils an, das finde ich toll. Das ist auch auf dem Kanal von Dirk Dietrich, zumindest zu hören. Der hat dann die Audiospur separiert und hingestellt. Aber auf YouTube findet ihr das auch, als Ganzes mit Bildern. Gehabt euch wohl, macht's gut. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.